11. Unterwäsche. Roupa interior. Kleidung für beide Geschlechter. Roupa unisexu. Grammatik, Seite 159. Lange Jacke. O casaco comprido. Herrenmantel. O sobretudo. Regenmantel. A gabardina. Anzug. O fato. 12. Schlafen. Dormir. Grammatik, Seite 160. Handschuh. A luva. Schuhe, Socken, Strümpfe, Handschuhe, ausziehen. Descalçar. Kleidung, ausziehen. Despir.